Herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Na, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und kennt ihr das? Also für all die, die elektronische Musik gehört haben, aber nicht nur den Scooter-Schwachsinn und sowas. Wobei das eigentlich kein Schwachsinn ist, denn wie viele Platten der Mensch verkauft hat, Respekt. Also ich mag es nicht, aber ich mag trotzdem elektronische Musik, nicht alles. Das waren Members of Mayday mit Sonic Empire aus den 90ern, also Ende 90er. Und das ist eine der Musikrichtungen, oder sagen wir mal, das ist eine der Bands in dieser gewissen Musikrichtung, also elektronische Musik, die ich immer noch gut finde. Entschuldigung. Auch wenn das sehr alt ist. Als ich noch irgendwann sehr jung war, habe ich dann auch so Bands wie Charlie Low Noise and Metal Tio gehört. Oh Mist, das klingt wie eine Grippe. Ich hoffe es nicht. Naja, also ich habe Charlie Low Noise and Metal Tio gehört mit ihrer berühmten CD Charlottenburg. Und ich war auch mal auf der Love Parade. Ich fand es nicht so toll. Also ich mag nicht Gedränge. Ich mag nicht, wenn sehr viele Menschen da sind. Ich bin da eher so ein Papi. Ich schaue es mir an, aber bitte nicht herumschubsen und sowas. Und keine Ahnung, ich bin halt eben so ein Mensch, der mag diese ganzen Anhäufungen von sehr vielen Menschen auf engem Raum nicht. Vielleicht der Anfang einer schönen Klaustrophobie, wer weiß es. Gut, ich wollte mich nur ganz kurz melden und ich habe keine Ahnung, wie ich auf Members of Mayday gestoßen bin. Ich hatte einfach Lust, mal irgendwas, ich wollte eigentlich Jamiroquai hören, genau. Aber dann kam ich auf Members of Mayday. Wie das zustande gekommen ist, das weiß nur YouTube. Und ich bereue es nicht, denn da fällt man dann so in die Erinnerungen. So, was habe ich 97 alles gemacht? Ich glaube 97, als das Lied rauskam, da lebte ich noch in Deutschland. Daher spreche ich auch so supergeil Deutsch. Ja, Selbstlob muss sein, hin und wieder mal. Das Ego lecken und pflegen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Ich hab's manchmal. Naja, ich hör's. Also, wie gesagt, war schon eine lustige Zeit damals. Und hätte mir jemand damals gesagt, dass ich jetzt heute hier sein würde, beim Podcast machen würde, wobei Podcast, ich glaube, das existierte gar nicht, 97. Da hatte ich noch brav einen PC und habe Linux gelernt, denn ich war immer gegen Windows eigentlich. Und das Linux aus dem Jahr, also aus den 90ern, war nicht wirklich fortgeschritten. Da musste man noch fast programmieren können, um sich da durchzufinden. Also, naja, man musste ja nicht programmieren können, aber ihr versteht, was ich sagen will. Und keine Ahnung, also Windows habe ich noch nie gemocht, obwohl ich habe hier in meiner Wohnung, außer meinem MacBook, habe ich dann noch so einen PC stehen und der hat dann Linux und Windows und mein Windows ist natürlich wieder mal zusammengekracht. Das passiert, ich werde irgendwann morgen oder so alles neu installieren müssen. Dafür habe ich jetzt aber diesen Linux und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Episode mit dem Linux zusammenstellen werde. Na, da muss ich mich noch kurz im Internet erkundigen, wie das geht, um die überhaupt online zu stellen. Aber der gute Linux, der geht. Und naja, Linux und Windows sind beide brav. Ich bin aber so ein Macintosh-Typ und sobald ich ein bisschen mehr verdiene, dann hole ich mir auf jeden Fall ein iMac oder so. Denn dieser PC muss einfach raus. Erst der nimmt Platz und dann ist er super langsam. Und naja, ich bin ja auch bald in Frankreich, daher werden die Frankreich-Folgen nur auf meinem MacBook produziert. Wobei meine Batterie ist abgestorben. Und ich muss mir jetzt auf eBay eine neue suchen. Denn im Laden kosten die sau viel. Das ist unglaublich, was die kosten. Die kosten über 150 Euro. Ich meine, für eine Batterie habt ihr sie noch alle, lieber Steve Jobs. Okay, ich verstehe, man muss Geld verdienen, aber so viel nun auch wieder nicht. Naja, das war so jetzt ein ruhiger Wutausrutscher, sagen wir es mal so. Und ja, das waren Members of Mayday und diese ganze seltsame kurze Folge mit Hustenanfällen und Stottern. Es fehlt noch Schluck auf. Das hatte ich noch nicht in einer Folge, aber ich denke, das wird kommen. Denn das heißt ja nicht umsonst eine fauvistische Folge. Also so tierisch. Tierisch geht es auch hier. So, ich gehe mal Wohnung aufräumen und dann ein bisschen arbeiten, denn Arbeit muss sein. Nicht immer, aber heute muss es sein. Also ich brauche Kohle, also gehe ich arbeiten. Gut, das war's dann von mir an diesem ganz seltsamen grau-blauen Tag oder so. Und vielleicht spreche ich morgen über die Blumenshow. Keine Ahnung wieso. Ich habe den ein einziges Mal gesehen, aber nicht ganz. Ich kam super zum Schluss, das war super schade. Ich würde gerne mal sehen. Also falls jemand ein freies Flugticket inklusive Hotelübernachtung und ein Freiticket für die Blumenshow hat, ich melde mich an. So, ich bin dafür. Gut. Das war's von mir, euer Ruhm Vagabund und diese ganz seltsame Dialekten-Podcast-Folge in der abstrakten Suche nach der Biografie.